Viertes Kapitel. Faust und kein Ende. Das 18. Jahrhundert. Kein geringerer als Lessing war es, der es noch vor Goethe unternahm, sich an den gigantischen Stoff zu wagen, um ihm eine tiefere Wendung zu geben. Aber wenig genug. 6 Seiten sind davon erhalten. Auch Lessing geht auf die Fabeln der Volksbücher, des Puppenspiels und Marlowes zurück. Aber er ist der Erste, der den Faust als eine philosophische Figur fasst. Das geht schon aus der Skizze zu einem Vorspiel hervor.